Wir dürfen es nicht wagen, so vermessen zu sein, seine Weisheit in Frage zu stellen. Haltet fest an dem, was wir wissen und zu schätzen gelernt haben, die natürliche Ordnung der Dinge. Vertraut und anerkannt seit Ewigkeit. Es ist nicht bloßer Zufall, dass es für alle Lebewesen Recht und Gesetz gibt. Wunderschönen guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute werden wir den ersten von zwei Teilen hören, in denen es um die verdrängte Vorgeschichte des totalisierten Kapitalismus geht. Eine Geschichtslektion aus Jahrhunderten, in denen unmittelbare Gewalt und direkte Herrschaft erst die Bedingungen der Lohnarbeit hervorbilden mussten. Der erste von zwei Teilen eines Textes von Karl Marx. So alte Texte hatten wir noch nie bei Sachzwang FM. Das berüchtigte 24. Kapitel von Band 1 des Kapitals. Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Der Text ist auch zum Glück urheberrechtsfrei. Nach so langer Zeit. Erstmalig erschienen 1867. Wie gesagt, im ersten Band von Marxens Hauptwerk, Das Kapital. Bei einem Pfund pro Kopf zahlt es sich aus, diesen Abschaum am Leben zu erhalten. Man hat gesehen, wie Geld in Kapital verwandelt, durch Kapital Mehrwert und aus Mehrwert mehr Kapital gemacht wird. Indes setzt die Akkumulation des Kapitals den Mehrwert, der Mehrwert die kapitalistische Produktion, dieser aber das Vorhandensein größerer Massen von Kapital und Arbeitskraft in den Händen von Warenproduzenten voraus. Diese ganze Bewegung scheint sich also in einem fehlerhaften Kreislauf herumzudrehen, aus dem wir nur hinauskommen, indem wir eine der kapitalistischen Akkumulation vorausgehende ursprüngliche Akkumulation, bei Adam Smith Previous Accumulation, unterstellen. Eine Akkumulation, welche nicht das Resultat der kapitalistischen Produktionsweise ist, sondern ihr Ausgangspunkt. Diese ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Adam biss in den Apfel und damit kam über das Menschengeschlecht die Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite, und auf der anderen faulenzende, ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen. Die Legende vom theologischen Sündenfall erzählt uns allerdings, wie der Mensch dazu verdammt worden sei, sein Brot im Schweiß seines Angesichts zu essen. Die Historie vom ökonomischen Sündenfall aber enthüllt uns, wieso es Leute gibt, die das keineswegs nötig haben. Einerlei. So kam es, dass die ersten Reichtum akkumulierten und die letzteren schließlich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigene Haut. Und von diesem Sündenfall datiert die Armut der großen Masse, die immer noch aller Arbeit zum Trotz nichts zu verkaufen hat als sich selbst, und der Reichtum der wenigen, der fortwährend wächst, obgleich sie längst aufgehört haben zu arbeiten. Solche fade Kinderei kaut Herr Thiers zum Beispiel noch mit staatsfeierlichem Ernst zur Verteidigung der Propriété, also des Eigentums, den einst so geistreichen Franzosen vor. Aber sobald die Eigentumsfrage ins Spiel kommt, wird es heilige Pflicht, den Standpunkt der Kinderfibel als den allen Altersklassen und Entwicklungsstufen allein gerechten festzuhalten. In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt, die große Rolle. In der sanften politischen Ökonomie herrschte von jeher die Idylle. Recht und Arbeit waren von jeher die einzigen Bereicherungsmittel, natürlich mit jedesmaliger Ausnahme von diesem Jahr. In der Tat sind die Methoden der ursprünglichen Akkumulation alles andere, nur nicht idyllisch. Geld und Ware sind nicht von vornherein Kapital, so wenig wie Produktions- und Lebensmittel. Sie bedürfen der Verwandlung in Kapital. Diese Verwandlung selbst aber kann nur unter bestimmten Umständen vorgehen, die sich dahin zusammenspitzen. Zweierlei sehr verschiedene Sorten von Warenbesitzern müssen sich gegenüber und in Kontakt treten. Einerseits Eigner von Geld, Produktions- und Lebensmitteln, denen es gilt, die von ihnen geeignete Wertsumme zu verwerten durch Ankauf fremder Arbeitskraft. Andererseits freie Arbeiter, Verkäufer der eigenen Arbeitskraft und daher Verkäufer von Arbeit. Freie Arbeiter in dem Doppelsinn, dass weder sie selbst unmittelbar zu den Produktionsmitteln gehören, wie Sklaven, Leibeigene und so weiter, noch auch die Produktionsmittel ihnen gehören, wie beim selbstwirtschaftenden Bauer und so weiter. Sie davon vielmehr frei, los und ledig sind. We'll be right back. Mit dieser Polarisation des Warenmarkts sind die Grundbedingungen der kapitalistischen Produktion gegeben. Das Kapitalverhältnis setzt die Scheidung zwischen den Arbeitern und dem Eigentum an den Verwirklichungsbedingungen der Arbeit voraus. Sobald die kapitalistische Produktion einmal auf eigenen Füßen steht, erhält sie nicht nur jene Scheidung, sondern reproduziert sie auf stets wachsender Stufenleiter. Der Prozess, der das Kapitalverhältnis schafft, kann also nichts anderes sein als der Scheidungsprozess des Arbeiters vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen. Ein Prozess, der einerseits die gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andererseits die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter. Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation ist also nichts als der historische Scheidungsprozess von Produzent und Produktionsmittel. Er erscheint als ursprünglich, weil er die Vorgeschichte des Kapitals und der ihm entsprechenden Produktionsweise bildet. Die ökonomische Struktur der kapitalistischen Gesellschaft ist hervorgegangen aus der ökonomischen Struktur der feudalen Gesellschaft. Die Auflösung dieser hat die Elemente jener freigesetzt. Der unmittelbare Produzent, der Arbeiter, konnte erst dann über seine eigene Person verfügen, nachdem er aufgehört hatte, an die Scholle gefesselt und einer anderen Person leibeigen oder hörig zu sein. Um freier Verkäufer von Arbeitskraft zu werden, der seine Ware überall hinträgt, wo sie einen Markt findet, musste er ferner der Herrschaft der Zünfte, ihren Lehrlings- und Gesellenordnungen und hemmenden Arbeitsvorschriften entronnen sein. Somit erscheint die geschichtliche Bewegung, die die Produzenten in Lohnarbeiter verwandelt, einerseits als ihre Befreiung von Dienstbarkeit und Zunftzwang, und diese Seite allein existiert für unsere bürgerlichen Geschichtsschreiber. Andererseits aber werden diese Neubefreiten erst Verkäufer ihrer selbst, nachdem ihnen alle ihre Produktionsmittel und alle durch die alten feudalen Einrichtungen gebotenen Garantien ihrer Existenz geraubt sind. Und die Geschichte dieser ihrer Expropriation ist in die Annalen der Menschheit eingeschrieben mit Zügen von Blut und Feuer. Die industriellen Kapitalisten, diese neuen Potentaten, mussten ihrerseits nicht nur die zünftigen Handwerksmeister verdrängen, sondern auch die im Besitz der Reichtumsquellen befindlichen Feudalherren. Von dieser Seite stellt sich ihr Emporkommen dar als Frucht eines siegreichen Kampfes gegen die Feudalmacht und ihre empörenden Vorrechte, sowie gegen die Zünfte und die Fesseln, die diese der freien Entwicklung der Produktion und der freien Ausbeutung des Menschen durch den Menschen angelegt. Die Ritter von der Industrie brachten es jedoch nur fertig, die Ritter vom Degen zu verdrängen, dadurch, dass sie Ereignisse ausbeuteten, an denen sie ganz unschuldig waren. Sie haben sich emporgeschwungen durch Mittel ebenso gemein wie die, wodurch der römische Freigelassene sich einst zum Herrn seines Patronus gemacht hat. Der Ausgangspunkt der Entwicklung, die sowohl den Lohnarbeiter wie den Kapitalisten erzeugt, war die Knechtschaft des Arbeiters. Der Fortgang bestand in einem Formwechsel dieser Knechtung, in der Verwandlung der Feudalen in kapitalistische Exploitation. Um ihren Gang zu verstehen, brauchen wir gar nicht so weit zurückzugreifen. Obgleich die ersten Anfänge kapitalistischer Produktion uns schon im 14. und 15. Jahrhundert in einigen Städten am Mittelmeer sporadisch entgegentreten, datiert die kapitalistische Ära erst vom 16. Jahrhundert. Dort, wo sie auftritt, ist die Aufhebung der Leibeigenschaft längst vollbracht und der Glanzpunkt des Mittelalters, der Bestand souveräner Städte, seit geraumer Zeit im Erbleichen. Historisch epochemachend in der Geschichte der ursprünglichen Akkumulation sind alle Umwälzungen, die der sich bildenden Kapitalistenklasse als Hebel dienen. Vor allem aber die Momente, worin große Menschenmassen plötzlich und gewaltsam von ihren Subsistenzmitteln losgerissen und als vogelfreie Proletarier auf den Arbeitsmarkt geschleudert werden. Die Expropriation des ländlichen Produzenten, des Bauern, von Grund und Boden bildet die Grundlage des ganzen Prozesses. Ihre Geschichte nimmt in verschiedenen Ländern verschiedene Färbung an und durchläuft die verschiedenen Phasen in verschiedener Reihenfolge und in verschiedenen Geschichtsepochen. Nur in England, das wir daher als Beispiel nehmen, besitzt sie klassische Form. In England war die Leibeigenschaft im letzten Teil des 14. Jahrhunderts faktisch verschwunden. Die ungeheure Mehrzahl der Bevölkerung bestand damals und noch mehr im 15. Jahrhundert aus freien, selbstwirtschaftenden Bauern, durch welch feudales Aushängeschild ihr Eigentum immer versteckt sein mochte. Auf den größeren herrschaftlichen Gütern war der früher selbst leibeigene Bailiff, der Vogt, durch den freien Pächter verdrängt. Die Lohnarbeiter der Agrikultur bestanden teils aus Bauern, die ihre Mußezeit durch Arbeit bei großen Grundeigentümern verwerteten, teils aus einer selbstständigen, relativ und absolut wenig zahlreichen Klasse eigentlicher Lohnarbeiter. Auch letztere waren faktisch zugleich selbstwirtschaftende Bauern, indem sie außer ihrem Lohn Ackerland zum Belauf von 4 und mehr Acres nebst Cottages angewiesen erhielten. Sie genossen zudem mit den eigentlichen Bauern die Nutznießung des Gemeindelandes, worauf ihr Vieh weidete und das ihnen zugleich die Mittel der Feuerung, Holz, Torf und so weiter bot. In allen Ländern Europas ist die feudale Produktion durch Teilung des Bodens unter möglichst viele Untersassen charakterisiert. Die Macht des Feudalherrn, wie die jedes Souveräns, beruhte nicht auf der Höhe der persönlichen Einkünfte, sondern auf der Zahl seiner Untertanen, und letztere hing von der Zahl selbstwirtschaftender Bauern ab. Japan mit seiner rein feudalen Organisation des Grundeigentums und seiner entwickelten Kleinbauernwirtschaft liefert ein viel treueres Bild des europäischen Mittelalters als unsere sämtlichen, meist von bürgerlichen Vorurteilen diktierten Geschichtsbücher. Es ist gar zu bequem, auf Kosten des Mittelalters liberal zu sein. Obgleich der englische Boden daher nach der normännischen Eroberung in riesenhafte Baronien verteilt ward, wovon eine einzige oft 900 alte angelsächsische Lordschaften einschloss, war er besät von kleinen Bauernwirtschaften, nur hier und da durchbrochen von größeren herrschaftlichen Gütern. Solche Verhältnisse, bei gleichzeitiger Blüte des Städtewesens, wie sie das 15. Jahrhundert auszeichnet, erlaubten jenen Volksreichtum, den der Kanzler Fortescue so beredt in seinen Laudibus Legum Angliae schildert. Aber sie schlossen den Kapitalreichtum aus. Das Vorspiel der Umwälzung, welche die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise schuf, ereignet sich im letzten Drittel des 15. und den ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts. Eine Masse vogelfreier Proletarier ward auf den Arbeitsmarkt geschleudert durch die Auflösung der feudalen Gefolgschaften, die, wie Sir James Stuart richtig bemerkt, überall nutzlos Haus und Hof füllten. Obgleich die königliche Macht, selbst ein Produkt der bürgerlichen Entwicklung, in ihrem Streben nach absoluter Souveränität die Auflösung dieser Gefolgschaften gewaltsam beschleunigte, war sie keineswegs deren einzige Ursache. Vielmehr im trotzigsten Gegensatz zu Königtum und Parlament schuf der große Feudalherr ein ungleich größeres Proletariat durch gewaltsame Verjagung der Bauernschaft von dem Grund und Boden, worauf sie denselben feudalen Rechtstitel besaß wie er selbst, und durch Usurpation ihres Gemeindelandes. Den unmittelbaren Anstoß dazu gab in England namentlich das Aufblühen der flandrischen Wollmanufaktur und das entsprechende Steigen der Wollpreise. Den alten Feudaladel hatten die großen Feudalkriege verschlungen. Der neue war ein Kind seiner Zeit, für welche Geld die Macht aller Mächte. Verwandlung von Ackerland in Schafweide ward also sein Lösungswort. Harrison in seiner Description of England beschreibt, wie die Expropriation der kleinen Bauern das Land ruiniert. What care our great encroachers? Was fragen unsere großen Usurpatoren danach? Die Wohnungen der Bauern und die Cottages der Arbeiter wurden gewaltsam niedergerissen oder dem Verfall geweiht. Wenn man, sagt Harrison, die älteren Inventarien jedes Ritterguts vergleichen will, so wird man finden, dass unzählige Häuser und kleine Bauernwirtschaften verschwunden sind, dass das Land viel weniger Leute nährt, dass viele Städte verfallen sind, obgleich einige neue aufblühen. Von Städten und Dörfern, die man für Schafriften zerstört hat und worin nur noch die Herrschaftshäuser stehen, könnte ich etwas erzählen. Die Klagen jener alten Chroniken sind immer übertrieben, aber sie zeichnen genau den Eindruck der Revolution in den Produktionsverhältnissen auf die Zeitgenossen selbst. Ein Vergleich zwischen den Schriften der Kanzler Fortescue und Thomas Morus veranschaulicht die Kluft zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert. Aus ihrem goldenen Zeitalter, wie Thornton richtig sagt, stürzte die englische Arbeiterklasse ohne alle Zwischenübergänge in das Eiserne. Die Gesetzgebung erschrak vor dieser Umwälzung. Sie stand noch nicht auf der Zivilisationshöhe, wo Wealth of the Nation, das heißt Kapitalbildung und rücksichtslose Exploitation und Verarmung der Volksmasse, als Ultima Thule aller Staatsweisheit gelten. In seiner Geschichte Heinrichs des Siebten sagt Bacon: Um diese Zeit, also 1489, mehrten sich die Klagen über Verwandlung von Ackerland in Weide, zur Schaftrift und so weiter, leicht zu versehen durch wenige Hirten, und Pachtungen auf Zeit, auf Lebzeit und auf jährliche Kündigung, wovon ein großer Teil der Freibauern lebte, wurden in Dominialgüter verwandelt. Dies brachte einen Verfall des Volks hervor und infolgedessen einen Verfall von Städten, Kirchen, Zehnten. In der Kur dieses Missstandes war die Weisheit des Königs und des Parlaments zu dieser Zeit bewundernswert. Sie ergriffen Maßregeln, wieder diese entvölkernde Usurpation der Gemeindeländereien und die ihr auf dem Fuß folgende entvölkernde Weidewirtschaft. Ein Akt Heinrich des Siebenten, 1489, verbot die Zerstörung aller Bauernhäuser, zu denen wenigstens 20 Acres Land gehörten. In einem Akt 25, Heinrich der VIII., wird dasselbe Gesetz erneuert. Es heißt unter anderem, dass viele Pachtungen und große Viehherden, besonders Schafe, sich in wenigen Händen aufhäufen, wodurch die Grundrenten sehr gewachsen und der Ackerbau sehr verfallen, Kirchen und Häuser niedergerissen, wunderbare Volksmassen verunfähigt seien, sich selbst und Familien zu erhalten. Das Gesetz verordnet daher den Wiederbau der verfallenen Hofstätten, bestimmt das Verhältnis zwischen Kornland und Weideland und so weiter. Ein Akt von 1533 klagt, dass manche Eigentümer 24.000 Schafe besitzen und beschränkt deren Zahl auf 2.000. In seiner Utopia spricht Thomas Morus von dem sonderbaren Land, wo Schafe die Menschen auffressen. Volksklage und die seit Heinrich dem VII. An 150 Jahre fortdauernde Gesetzgebung wieder die Expropriation der kleinen Pächter und Bauern waren gleich fruchtlos. Das Geheimnis ihrer Erfolglosigkeit verrät uns Bacon wieder Wissen. Der Akt Heinrichs des VII., sagt er in seinen Essays Civil and Moral, war tief und bewunderungswürdig, indem er Landwirtschaften und Ackerbauhäuser von bestimmtem Normalmaß schuf, das heißt eine Proportion von Land für sie erhielt, die sie befähigte, Untertanen von genügendem Reichtum und ohne servile Lage auf die Welt zu setzen und den Pflug in der Hand von Eigentümern, nicht von Mietlingen zu halten. Was das kapitalistische System erheischte, war umgekehrt servile Lage der Volksmasse, ihre eigene Verwandlung in Mietlinge und Verwandlung ihrer Arbeitsmittel in Kapital. Während dieser Übergangsperiode suchte die Gesetzgebung auch die 4 Acres Land bei der Cottage des ländlichen Lohnarbeiters zu erhalten und verbot ihm die Aufnahme von Mietsleuten in seine Cottage. Noch 1627 unter Karl I. wurde Roger Crocker von Frontmill verurteilt wegen Baus einer Cottage im Manor von Frontmill ohne 4 Acres Land als beständiges Annex an dieselbe. Noch 1638 unter Karl I. wurde eine königliche Kommission ernannt, um die Durchführung der alten Gesetze, namentlich auch über die 4 Acres Land, zu erzwingen. Noch Cromwell verbot Erbauung eines Hauses in 4 Meilen weitem Umkreis von London ohne Ausstattung desselben mit 4 Acres Land. Noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird geklagt, wenn die Cottage des Landarbeiters kein Zubehör von 1 bis 2 Acres hat. Heutzutage ist er glücklich, wenn sie mit einem Gärtchen ausgestattet ist oder wenn er weit ab von ihr ein paar Ruten Land mieten kann. Grundherren und Pächter, sagt Dr. Hunter, handeln hier Hand in Hand. Wenige Acres zur Cottage würden den Arbeiter zu unabhängig machen. Die Menge Land, die in den alten Gesetzen zugewiesen wurde, würde heute für zu groß gehalten werden für Arbeiter und eher als dazu geeignet, sie in kleine Pächter zu verwandeln. Einen neuen furchtbaren Anstoß erhielt der gewaltsame Expropriationsprozess der Volksmasse im 16. Jahrhundert durch die Reformation und in ihrem Gefolge den kolossalen Diebstahl der Kirchengüter. Die katholische Kirche war zur Zeit der Reformation Feudaleigentümerin eines großen Teils des englischen Grund und Bodens. Die Unterdrückung der Klöster und so weiter schleuderte deren Einwohner ins Proletariat. Die Kirchengüter selbst wurden großenteils an raubsüchtige königliche Günstlinge verschenkt oder zu einem Spottpreis an spekulierende Pächter und Stadtbürger verkauft, welche die alten erblichen Untersassen massenhaft verjagten und ihre Wirtschaften zusammenwarfen. Das gesetzlich garantierte Eigentum verarmter Landleute an einem Teil der Kirchenzehnten ward stillschweigend konfisziert. Pauper ubique jacet, der Arme ist überall unterjocht, rief Königin Elisabeth nach einer Rundreise durch England. Im 43. Jahre ihrer Regierung war man endlich gezwungen, den Pauperismus offiziell anzuerkennen durch Einführung der Armensteuer. Die Urheber dieses Gesetzes schämten sich, seine Gründe auszusprechen und schickten es daher wieder alles herkommen, ohne irgendein Präambel in die Welt, stellt William Cobbett in seiner History of the Protestant Reformation fest. Durch das 4. Gesetz aus dem 16. Regierungsjahr Karl I. wurde es perpetuell erklärt und erhielt in der Tat erst 1834 eine neue, härtere Form. Diese unmittelbaren Wirkungen der Reformation waren nicht ihre nachhaltigsten. Das Kircheneigentum bildete das religiöse Bollwerk der altertümlichen Grundeigentumsverhältnisse. Mit seinem Fall waren sie nicht länger haltbar. Noch in den letzten Dezennien des 17. Jahrhunderts war die Yeomanry, eine unabhängige Bauernschaft, zahlreicher als die Klasse der Pächter. Sie hatte die Hauptstärke Cromwells gebildet und stand selbst nach Macaulays Geständnis in vorteilhaftem Gegensatz zu den versoffenen Mistjunkern und ihren Bedienten, den Landpfaffen, welche die herrschaftliche Lieblingsmagd unter die Haube bringen mussten. Noch waren selbst die ländlichen Lohnarbeiter Mitbesitzer am Gemeindeeigentum. 1750 ungefähr war die Yeomanry verschwunden und in den letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts die letzte Spur von Gemeindeeigentum der Ackerbauer. Wir sehen hier ab von den rein ökonomischen Triebfedern der Agrikulturrevolution. Wir fragen nach ihren gewaltsamen Hebeln. Unter der Restauration der Stuarts setzten die Grundeigentümer eine Usurpation gesetzlich durch, die sich überall auf dem Kontinent auch ohne gesetzliche Weitläufigkeit vollzog. Sie hoben die Feudalverfassung des Bodens auf, das heißt, sie schüttelten seine Leistungspflichten an den Staat ab, entschädigten den Staat durch Steuern auf die Bauernschaft und übrige Volksmasse, vindizierten modernes Privateigentum an Gütern, worauf sie nur Feudaltitel besaßen, und oktroyierten schließlich jene Niederlassungsgesetze, die mutatis mutandis auf die englischen Ackerbauer wirkten, wie des Tataren Boris Godunow Edikt auf die russische Bauernschaft. Glorious Revolution brachte mit dem Oranier Wilhelm III. Die grundherrlichen und kapitalistischen Plusmacher zur Herrschaft. Sie weihten die neue Ära ein, indem sie den bisher nur bescheiden betriebenen Diebstahl an den Staatsdomänen auf kolossaler Stufenleiter ausübten. Diese Ländereien wurden verschenkt, zu Spottpreisen verkauft oder auch durch direkte Usurpation an Privatgüter annexiert. Alles das geschah ohne die geringste Beobachtung gesetzlicher Etikette. Das so fraudulent angeeignete Staatsgut samt dem Kirchenraub, soweit er während der republikanischen Revolution nicht abhanden gekommen, bildet die Grundlage der heutigen fürstlichen Domänen der englischen Oligarchie. Die bürgerlichen Kapitalisten begünstigten die Operation, unter anderem um den Grund und Boden in einen reinen Handelsartikel zu verwandeln, das Gebiet des agrikolen Großbetriebs auszudehnen, ihre Zufuhr vogelfreier Proletarier vom Lande zu vermehren und so weiter. Zudem war die neue Grundaristokratie die natürliche Bundesgenossin der neuen Bankokratie, der eben aus dem Ei gekrochenen hohen Finanz- und der damals auf Schutzzölle sich stützenden großen Manufakturisten. Die englische Bourgeoisie handelte für ihr Interesse ganz so richtig wie die schwedischen Stadtbürger, die umgekehrt, Hand in Hand mit ihrem ökonomischen Bollwerk, der Bauernschaft, die Könige in der gewaltsamen Resumption der Kronländereien von der Oligarchie unterstützten. Das Gemeindeeigentum, durchaus verschieden von dem eben betrachteten Staatseigentum, war eine altgermanische Einrichtung, die unter der Decke der Feudalität fortlebte. Man hat gesehen, wie die gewaltsame Usurpation desselben, meist begleitet von Verwandlung des Ackerbaus in Viehweide, Ende des 15. Jahrhunderts beginnt und im 16. Jahrhundert fortdauert. Aber damals vollzog sich der Prozess als individuelle Gewalttat, wogegen die Gesetzgebung 150 Jahre lang vergeblich ankämpft. Der Fortschritt des 18. Jahrhunderts offenbart sich darin, dass das Gesetz selbst jetzt zum Vehikel des Raubs am Volksland wird, obgleich die großen Pächter nebenbei auch ihre kleinen, unabhängigen Privatmethoden anwenden. In der Political Inquiry into the Consequences of Enclosing Wastelands steht 1785 zu lesen: Die Pächter verbieten den Cottagers, irgendeine lebendige Kreatur außer sich selbst zu erhalten, unter dem Vorwand, dass, wenn sie Vieh oder Geflügel hielten, sie von den Scheunen Futter stehlen würden. Sie sagen auch, haltet die Cottagers arm und ihr haltet sie fleißig. Die wirkliche Tatsache aber ist, dass die Pächter so das ganze Recht an den Gemeindeländereien usurpieren. Die parlamentarische Form des Raubs ist die der Bills for Enclosures of Commons. Gesetze für Einhegung des Gemeindelandes, in anderen Worten Dekrete, wodurch die Grundherren Volksland sich selbst als Privateigentum schenken. Dekrete der Volksexpropriation. Sir F.M. Eden widerlegt sein pfiffiges Advokatenplädoyer, worin er das Gemeindeeigentum als Privateigentum der an die Stelle der feudalen getretenen großen Grundeigentümer darzustellen sucht, indem er selbst einen allgemeinen Parlamentsakt für Einhegung der Gemeindeländereien verlangt, also zugibt, dass ein parlamentarischer Staatsstreich zu ihrer Verwandlung in Privateigentum nötig ist. Andererseits aber von der Legislatur Schadensersatz für die expropriierten Armen fordert. Während an die Stelle der unabhängigen Yeomen Tenants at Will traten, kleinere Pächter auf einjährige Kündigung, eine servile und von der Willkür der Landlords abhängige Rotte half neben dem Raub der Staatsdomänen, namentlich der systematisch betriebene Diebstahl des Gemeindeeigentums, jene großen Pachten anschwellen, die man im 18. Jahrhundert Kapitalpachten oder Kaufmannspachten nannte, und das Landvolk als Proletariat für die Industrie freisetzen. Das 18. Jahrhundert begriff jedoch noch nicht in demselben Maß wie das 19. die Identität zwischen Nationalreichtum und Volksarmut. Daher heftigste Polemik in der ökonomischen Literatur jener Zeit über die Enclosure of Commons. Ich gebe aus dem massenhaften Material, das mir vorliegt, einige wenige Stellen, weil dadurch lebhaft die Zustände veranschaulicht werden. In vielen Pfarreien von Hertfordshire, schreibt eine entrüstete Feder, sind 24 im Durchschnitt 50 bis 150 Acres zählende Pachten in drei Pachten zusammengeschmolzen. In Northamptonshire und Lincolnshire hat die Einhegung der Gemeindeländereien sehr vorgeherrscht und die meisten aus den Einhegungen entsprungenen neuen Lordschaften sind in Weide verwandelt. Infolge davon haben viele Lordschaften jetzt nicht 50 Acres unter dem Pflug, wo früher 1500 gepflügt wurden. Ruinen früherer Wohnhäuser, Scheunen, Ställe und so weiter sind die einzigen Spuren der früheren Einwohner. 100 Häuser und Familien sind an manchen Plätzen zusammengeschrumpft auf 8 oder 10. Der Grundeigentümer, in den meisten Pfarreien, wo die Einhegung erst seit 15 oder 20 Jahren vorging, sind sehr wenige im Vergleich zu den Zahlen, von denen das Land im offenen Feldzustand bebaut wurde. Es ist nichts Ungewöhnliches, 4 oder 5 reiche Viehmäster, große, jüngst eingehegte Lordschaften usurpieren zu sehen, die sich früher in der Hand von 20 bis 30 Pächtern und von ebenso vielen kleineren Eigentümern und Insassen befanden. Alle diese sind mit ihren Familien aus ihrem Besitztum herausgeworfen, nebst vielen anderen Familien, die durch sie beschäftigt und erhalten wurden. Es war nicht nur brachliegendes, sondern oft unter bestimmter Zahlung an die Gemeinde oder gemeinschaftlich bebautes Land, das unter dem Vorwand der Einhegung vom angrenzenden Landlord annexiert wurde. Ich spreche hier vom Einschluss offener Felder und Ländereien, die bereits bebaut sind. Selbst die Schriftsteller, welche die Enclosures verteidigen, geben zu, dass letztere das Monopol großer Pachtungen vermehren, die Preise der Lebensmittel erhöhen und Entvölkerung produzieren. Und selbst die Einhegung wüster Ländereien, wie jetzt betrieben, raubt dem Armen einen Teil seiner Subsistenzmittel und schwellt Pachtungen auf, die bereits zu groß sind. Wenn, sagt Dr. Price, das Land in die Hände einiger weniger großen Pächter gerät, werden die kleinen Pächter, früher von ihm bezeichnet als eine Menge kleiner Eigentümer und Pächter, die sich selbst und Familien erhalten durch das Produkt des von ihnen bestellten Landes, durch Schafe, Geflügel, Schweine und so weiter, die sie auf das Gemeindeland schicken, sodass sie wenig Anlass zum Kauf von Subsistenzmitteln haben, werden also diese kleinen Pächter verwandelt in Leute, die ihre Subsistenz durch Arbeit für andere gewinnen müssen und gezwungen sind, für alles, was sie brauchen, zum Markt zu gehen. Es wird vielleicht mehr Arbeit verrichtet, weil mehr Zwang dazu herrscht. Städte und Manufakturen werden wachsen, weil mehr Leute zu ihnen verjagt werden, welche Beschäftigung suchen. Dies ist der Weg, worin die Konzentration der Pachtungen naturgemäß wirkt und worin sie seit vielen Jahren in diesem Königreich tatsächlich gewirkt hat. Er fasst die Gesamtwirkung der Enclosures so zusammen. Im Ganzen hat sich die Lage der niederen Volksklassen fast in jeder Hinsicht verschlechtert. die kleineren Grundbesitzer und Pächter sind herabgedrückt auf den Stand von Taglöhnern und Mietlingen. Und zur selben Zeit ist der Lebensgewinn in diesem Zustand schwieriger geworden. Man erinnert sich an das alte Rom. Die Reichen hatten sich des größten Teils der ungeteilten Ländereien bemächtigt. Sie vertrauten den Zeitumständen, dass sie ihnen nicht mehr abgenommen würden, und kauften daher die in ihrer Nähe gelegenen Stücke der Armen, zum Teil mit deren Willen, zum Teil nahmen sie sie ihnen mit Gewalt, so dass sie nur mehr weit ausgedehnte Domänen statt einzelner Felder bebauten. Sie gebrauchten dabei Sklaven zum Landbau und zur Viehzucht, weil ihnen freie Leute weg von der Arbeit zum Kriegsdienst genommen worden wären. Der Besitz von Sklaven brachte ihnen auch insofern großen Gewinn, als sich diese wegen ihrer Befreiung vom Kriegsdienst ungefährdet vermehren konnten und eine Menge Kinder bekamen. So zogen die Mächtigen durchaus allen Reichtum an sich und die ganze Gegend wimmelte von Sklaven. Der Italer dagegen wurden immer weniger, aufgerieben, wie sie waren, durch Armut, Abgaben und Kriegsdienst. Traten aber auch Zeiten des Friedens ein, so waren sie zu vollkommener Untätigkeit verdammt, weil die Reichen im Besitze des Bodens waren und statt freier Leute Sklaven zum Ackerbau brauchten. Diese bei Appian nachzulesende Stelle bezieht sich auf die Zeit vor dem Licinischen Gesetze. Der Kriegsdienst, der den Ruin der römischen Plebejer so sehr beschleunigte, war auch ein Hauptmittel, wodurch Karl der Große die Verwandlung freier deutscher Bauern in Hörige und Leibeigene treibhausmäßig förderte. In der Tat wirkten Usurpation des Gemeindelands und die sie begleitende Revolution der Agrikultur so akut auf die Ackerbauarbeiter, dass nach Eden selbst zwischen 1765 und 1780 ihr Lohn anfing, unter das Minimum zu fallen und durch offizielle Armenunterstützung ergänzt zu werden. Ihr Arbeitslohn, sagt er, genügte nur noch eben für die absoluten Lebensbedürfnisse. Hören wir noch einen Augenblick einen Verteidiger der Enclosures und Gegner des Dr. Price. Es ist kein richtiger Schluss, dass Entvölkerung vorhanden, weil man Leute nicht länger ihre Arbeit im offenen Feld verschwenden sieht. Wenn nach Verwandlung kleiner Bauern in Leute, die für andere arbeiten müssen, mehr Arbeit flüssig gemacht wird, so ist das ja ein Vorteil, den die Nation, wozu die Verwandelten natürlich nicht gehören, wünschen muss. Das Produkt wird größer sein, wenn ihre kombinierte Arbeit auf einer Pachtung angewandt wird. So wird Surplus-Produkt für die Manufakturen gebildet und dadurch werden Manufakturen, eine der Goldgruben dieser Nation, im Verhältnis zum produzierten Kornquantum vermehrt. Stoische Seelenruhe, womit der politische Ökonom frechste Schändung des heiligen Rechts des Eigentums und gröbste Gewalttat wider Personen betrachtet, sobald sie erheischt sind, um die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise herzustellen, zeigt uns unter anderem der überdem noch toryistisch gefärbte und philanthropische Sir F.M. Eden. die ganze Reihe von Raubtaten, Gräueln und Volksdrangsalen, welche die gewaltsame Volksexpropriation vom letzten Drittel des 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts begleiten, treibt ihn nur zur komfortablen Schlussreflexion. Die richtige Proportion zwischen Acker und Viehland musste hergestellt werden. Noch im ganzen 14. und größten Teil des 15. Jahrhunderts kam ein Acre Viehweide auf 2, 3 und selbst 4 Acres Ackerland. In Mitte des 16. Jahrhunderts verwandelte sich die Proportion in 2 Acres Viehland auf 2, später von 2 Acres Viehweide auf 1 Acre Ackerland, bis endlich die richtige Proportion von 3 Acres Viehland auf 1 Acre Ackerland herauskam. Im 19. Jahrhundert verlor sich natürlich selbst die Erinnerung des Zusammenhangs zwischen Ackerbauer und Gemeindeeigentum. Von späterer Zeit gar nicht zu reden. Welchen Farthing-Ersatz erhielt das Landvolk jemals für die 3.511.770 Acres Gemeindeland, die ihm zwischen 1810 und 1831 geraubt und parlamentarisch den Landlords von den Landlords geschenkt wurden? Der letzte große Expropriationsprozess der Ackerbauer von Grund und Boden endlich ist das sogenannte Clearing of Estates, das Lichten der Güter, in der Tat Wegfegung der Menschen von denselben. Alle bisher betrachteten englischen Methoden kulminierten im Lichten. Wie man bei der Schilderung des modernen Zustands im vorigen Abschnitt sah, geht es jetzt, wo keine unabhängigen Bauern mehr wegzufegen sind, bis zum Lichten der Cottages fort, so dass die Ackerbauarbeiter auf dem von ihnen bestellten Boden selbst nicht mehr den nötigen Raum zur eigenen Behausung finden. Was aber Clearing of Estates im eigentlichen Sinne bedeutet, das lernen wir nur kennen im gelobten Lande der modernen Romanliteratur in Hochschottland. Dort zeichnet sich der Vorgang aus durch seinen systematischen Charakter, durch die Größe der Stufenleiter, worauf er mit einem Schlag vollzogen wird. Und endlich durch die besondere Form des unterschlagenen Grundeigentums. Die Kelten Hochschottlands bestanden aus Clans, deren jeder Eigentümer des von ihm besiedelten Bodens war. Der Repräsentant des Clans, sein Chef oder großer Mann, war nur Titulareigentümer dieses Bodens, ganz wie die Königin von England Titulareigentümerin des nationalen Gesamtbodens ist. Als der englischen Regierung gelungen war, die inneren Kriege dieser großen Männer und ihre fortwährenden Einfälle in die niederschottischen Ebenen zu unterdrücken, gaben die Clanchefs ihr altes Räuberhandwerk keineswegs auf. Sie änderten nur die Form. Aus eigener Autorität verwandelten sie ihr Titulareigentumsrecht in Privateigentumsrecht. Und da sie bei den Clanleuten auf Widerstand stießen, beschlossen sie, diese mit offener Gewalt zu vertreiben. Ein König von England könnte mit demselben Recht sich anmaßen, seine Untertanen in die See zu jagen. sagt Professor Newman. Im 18. Jahrhundert wurde zugleich den vom Land verjagten Gälen die Auswanderung verboten, um sie gewaltsam nach Glasgow und anderen Fabrikstädten zu treiben. 1860 wurden gewaltsam Expropriierte nach Kanada exportiert unter falschen Versprechungen. Einige flohen in die Berge und benachbarten Eilande. Sie wurden von Polizisten verfolgt, kamen zum Handgemenge mit ihnen und entkamen. Als Beispiel der im 19. Jahrhundert herrschenden Methode genügen hier die Lichtungen der Herzogin von Sutherland. Diese ökonomisch geschulte Person beschloss gleich bei ihrem Regierungsantritt, eine ökonomische Radikalkur vorzunehmen und die ganze Grafschaft, deren Einwohnerschaft durch frühere ähnliche Prozesse bereits auf 15.000 zusammengeschmolzen war, in Schafdrift zu verwandeln. Von 1814 bis 1820 wurden diese 15.000 Einwohner, ungefähr 3.000 Familien, systematisch verjagt und ausgerottet. Alle ihre Dörfer wurden zerstört und niedergebrannt, alle ihre Felder in Weide verwandelt. Britische Soldaten wurden zur Exekution kommandiert und kamen zu Schlägen mit den Eingeborenen. Eine alte Frau verbrannte in den Flammen der Hütte, die sie zu verlassen sich weigerte. So eignete sich diese Madame 794.000 Acres Land an, das seit undenklichen Zeiten dem Clan gehörte. Den vertriebenen Eingeborenen wies sie am Sägestaat ungefähr 6.000 Acres zu, zwei pro Familie. Die 6.000 Acres hatten bisher wüst gelegen und den Eigentümern kein Einkommen abgeworfen. Die Herzogin ging in ihrem Nobelgefühl so weit, den Acre im Durchschnitt zu 2 Schillings 6 Dimes Rente zu verpachten an die Clanleute, die seit Jahrhunderten ihr Blut für die Familie vergossen hatten. Das ganze geraubte Clanland teilte sie in 29 große Schafpachtungen, jede bewohnt von einer einzigen Familie, meist englische Pächterknechte. Im Jahre 1825 waren die 15.000 Gälen bereits ersetzt durch 131.000 Schafe. Der an das Sägestaat geworfene Teil der Aborigines suchte vom Fischfang zu leben. Sie wurden Amphibien und lebten, wie ein englischer Schriftsteller sagt, halb auf dem Land und halb auf dem Wasser und lebten mit alledem nur halb von beiden. Aber die braven Gälen sollten noch schwerer ihre bergromantische Idolatrie für die großen Männer des Clans abbüßen. Der Fischgeruch stieg den großen Männern in die Nase. Sie witterten etwas Profitliches dahinter und verpachteten das Sägestade den großen Fischhändlern von London. Die Gälen wurden zum zweiten Mal verjagt. Endlich aber wird ein Teil der Schaftriften rückverwandelt in Jagdrevier. Man weiß, dass es keine eigentlichen Wälder in England gibt. Das Wild in den Parks der Großen ist konstitutionelles Hausvieh, fett wie Londoner Aldermen. Schottland ist daher das letzte Asyl der noblen Passion. In den Hochlanden, sagt Somers 1848, sind die Waldungen sehr ausgedehnt worden. Hier auf der einen Seite von Geig habt ihr den neuen Wald von Glenfeshie und dort auf der anderen Seite den neuen Wald von Art Wiriki. In derselben Linie habt ihr den Bleak Mount, eine ungeheure Wüste, neulich errichtet. Von Ost zu West, von der Nachbarschaft von Aberdeen bis zu den Klippen von Oban, habt ihr jetzt eine fortlaufende Waldlinie, während sich in anderen Teilen der Hochlande die neuen Wälder von Loch Arkaig, Glengarry, Glenmoriston etc. befinden. Die Verwandlung ihres Landes in Schafweide trieb die Gälen auf unfruchtbaren Boden. Jetzt fängt Rotwild an, das Schaf zu ersetzen und treibt jene in noch zermalmenderes Elend. Die Wildwaldungen und das Volk können nicht nebeneinander existieren. Eins oder das andere muss jedenfalls den Platz räumen. Lasst die Jagden in Zahl und Umfang im nächsten Vierteljahrhundert wachsen wie im vergangenen und ihr werdet keinen Gälen mehr auf seiner heimischen Erde finden. Diese Bewegung unter den Hochlandseigentümern ist teils der Mode geschuldet, aristokratischem Kitzel, Jagdliebhaberei und so weiter. Teils aber betreiben sie den Wildhandel ausschließlich mit einem Auge auf den Profit. Denn es ist Tatsache, dass ein Stück Bergland, in Jagdung angelegt, in vielen Fällen ungleich profitabler ist, denn als Schaf trifft. Der Liebhaber, der ein Jagdrevier sucht, beschränkt sein Angebot nur durch die Weite seiner Börse. Leiden sind über die Hochlande verhängt worden, nicht minder grausam, als die Politik normännischer Könige sie über England verhing. Rotwild hat freieren Spielraum erhalten, während die Menschen in engen und engem Zirkel gehetzt wurden. Eine Freiheit des Volks nach der anderen ward ihm geraubt, und die Unterdrückung wächst noch täglich. Lichtung und Vertreibung des Volks werden von den Eigentümern als festes Prinzip verfolgt, als eine agrikole Notwendigkeit, ganz wie Bäume und Gesträuch in den Wildnissen Amerikas und Australiens weggefegt werden, und die Operation geht ihren ruhigen, geschäftsmäßigen Gang. Soweit Robert Somers' Letters from the Highlands or The Famine of 1847. Die englischen Ökonomen erklärten natürlich die Hungersnot der Gälen von 1847 aus ihrer Übervölkerung. Jedenfalls drückten sie auf ihre Nahrungsmittel. Das Clearing of Estates, oder wie es in Deutschland hieß, Bauernlegen, machte sich hier besonders geltend nach dem Dreißigjährigen Krieg und rief noch 1790 in Kursachsen Bauernaufstände hervor. Es herrschte namentlich in Ostdeutschland. In den meisten Provinzen Preußens sicherte erst Friedrich II. Den Bauerneigentumsrecht. Nach der Eroberung Schlesiens zwang er die Grundherren zur Wiederherstellung der Hütten, Scheunen und so weiter, zur Ausstattung der Bauerngüter mit Vieh und Gerät. Er brauchte Soldaten für seine Armee und Steuerpflichtige für seinen Staatsschatz. Welches angenehme Leben übrigens der Bauer unter Friedrichs Finanzunwesen und Regierungsmischmasch von Despotismus, Bürokratie und Feudalismus führte, mag man aus folgender Stelle seines Bewunderers Mirabeau ersehen. Der Flachs stellt also einen der größten Reichtümer des Bauern in Norddeutschland dar. Zum Unglück für das Menschengeschlecht ist das nur ein Hilfsmittel gegen das Elend und kein Weg zum Wohlstand. Die direkten Steuern, die Frondienste und Zwangsdienste aller Art richten den deutschen Bauern zugrunde, zumal er auch noch indirekte Steuern bei allem, was er kauft, mitbezahlen muss. Und um seinen Ruin vollständig zu machen, wagt er seine Produkte nicht dort und so zu verkaufen, wie er will. Er wagt auch nicht das, was er braucht, bei den Kaufleuten zu erstehen, die es ihm zu billigerem Preis liefern könnten. Alle diese Ursachen ruinieren ihn langsam, aber sicher. Und ohne die Spinnerei wäre er nicht imstande, die direkten Steuern am Verfalltage zu zahlen. Sie bietet ihm eine Hilfsquelle, indem sie sein Weib, seine Kinder, seine Mägde, seine Knechte und ihn selbst nützlich beschäftigt. Doch trotz dieser Hilfsquelle, welch mühseliges Leben. Im Sommer arbeitet er wie ein Sträfling beim Pflügen und bei der Ernte. Um 9 Uhr legt er sich schlafen und steht um 2 Uhr auf, um mit seinen Arbeiten fertig zu werden. Im Winter müsste er seine Kräfte durch eine längere Ruhe auffrischen, aber es würde ihm das Korn für Brot und Aussaat fehlen, wenn er sich der Bodenfrüchte entledigt, die er verkaufen müsste, um die Steuern zu bezahlen. Um dies Loch zu stopfen, muss er daher spinnen, und zwar mit größter Beharrlichkeit. So geht denn der Bauer im Winter um Mitternacht oder 1 Uhr zur Ruhe und steht um 5 oder 6 Uhr auf. Oder aber er legt sich um 9 Uhr und steht um 2 Uhr auf und so alle Tage seines Lebens, abgesehen vom Sonntag. Dies Übermaß von Wachen und Arbeiten verbraucht den Menschen. Und so kommt es, dass auf dem Lande Männer und Frauen viel früher altern als in der Stadt. Der Raub der Kirchengüter, die fraudulente Veräußerung der Staatsdomänen, der Diebstahl des Gemeindeeigentums, die usurpatorische und mit rücksichtslosem Terrorismus vollzogene Verwandlung von feudalem und Clan-Eigentum in modernes Privateigentum, es waren ebenso viele idyllische Methoden der ursprünglichen Akkumulation. Sie eroberten das Feld für die kapitalistische Agrikultur, einverleibten den Grund und Boden dem Kapital und schufen der städtischen Industrie die nötige Zufuhr von vogelfreiem Proletariat. Die durch Auflösung der feudalen Gefolgschaften und durch stoßweise gewaltsame Expropriation von Grund und Boden verjagten, dies vogelfreie Proletariat konnte unmöglich ebenso rasch von der aufkommenden Manufaktur absorbiert werden, als es auf die Welt gesetzt ward. Andererseits konnten die plötzlich aus ihrer gewohnten Lebensbahn herausgeschleuderten sich nicht ebenso plötzlich in die Disziplin des neuen Zustandes finden. Sie verwandelten sich massenhaft in Bettler, Räuber, Vagabunden, zum Teil aus Neigung, in den meisten Fällen durch den Zwang der Umstände. Ende des 15. und während des ganzen 16. Jahrhunderts daher in ganz Westeuropa eine Blutgesetzgebung wider Vagabundage. Die Väter der jetzigen Arbeiterklasse wurden zunächst gezüchtigt für die ihnen angetane Verwandlung in Vagabunden und Paupers. Die Gesetzgebung behandelte sie als freiwillige Verbrecher und unterstellte, dass es von ihrem guten Willen abhänge, in den nicht mehr existierenden alten Verhältnissen fortzuarbeiten. In England begann jene Gesetzgebung unter Heinrich dem VII. Heinrich der VIII., 1530, alte und arbeitsunfähige Bettler erhalten eine Bettellizenz. Dagegen Auspeitschung und Einsperrung für handfeste Vagabunden. Sie sollen an einen Karren hinten angebunden und gegeißelt werden, bis das Blut von ihrem Körper strömt, dann einen Eid schwören, zu ihrem Geburtsplatz oder dorthin, wo sie die letzten 3 Jahre gewohnt, zurückzukehren und sich an die Arbeit zu setzen. Welche grausame Ironie! Im 27. Regierungsjahr Heinrichs des 8. wird das vorige Statut wiederholt, aber durch neue Zusätze verschärft. Bei zweiter Ertappung auf Vagabundage soll die Auspeitschung wiederholt und das halbe Ohr abgeschnitten, bei drittem Rückfall aber der Betroffene als schwerer Verbrecher und Feind des Gemeinwesens hingerichtet werden. Edward VI. Ein Statut aus seinem ersten Regierungsjahr 1547 verordnet, dass wenn jemand zu arbeiten weigert, soll er als Sklave der Person zugeteilt werden, die ihn als Müßiggänger denunziert hat. Der Meister soll seinen Sklaven mit Brot und Wasser nähren, schwachem Getränk und solchen Fleischabfällen, wie ihm passend dünkt. Er hat das Recht, ihn zu jeder auch noch so eklen Arbeit durch Auspeitschung und Ankettung zu treiben. Wenn sich der Sklave für 14 Tage entfernt, ist er zur Sklaverei auf Lebenszeit verurteilt und soll auf Stirn oder Backen mit dem Buchstaben S gebrandmarkt, wenn er zum 3. Mal fortläuft, als Staatsverräter hingerichtet werden. Der Meister kann ihn verkaufen, vermachen, als Sklaven ausdingen, ganz wie anderes bewegliches Gut und Vieh. Unternehmen die Sklaven etwas gegen die Herrschaft, so sollen sie ebenfalls hingerichtet werden. Friedensrichter sollen auf Informationen den Kerls nachspüren. Findet sich, dass ein Herumstreicher 3 Tage gelungert hat, so soll er nach seinem Geburtsort gebracht, mit rot glühendem Eisen auf die Brust mit dem Zeichen V gebrandmarkt und dort in Ketten auf der Straße oder zu sonstigen Diensten verwandt werden. Gibt der Vagabund einen falschen Geburtsort an, so soll er zur Strafe der lebenslängliche Sklave dieses Orts, der Einwohner oder Korporation sein und mit S gebrandmarkt werden. Alle Personen haben das Recht, den Vagabunden ihre Kinder wegzunehmen und als Lehrlinge, Jungen bis zum 24. Jahr, Mädchen bis zum 20. Jahr zu halten. Laufen sie weg, so sollen sie bis zu diesem Alter die Sklaven der Lehrmeister sein, die sie in Ketten legen, Geißeln etc. können, wie sie wollen. Jeder Meister darf einen eisernen Ring um Hals, Arme oder Beine seines Sklaven legen, damit er ihn besser kennt und seiner sicherer ist. Der letzte Teil dieses Statuts sieht vor, dass gewisse Arme von dem Ort oder den Individuen beschäftigt werden sollen, die ihnen zu essen und zu trinken geben und Arbeit für sie finden wollen. Diese Sorte Pfarreisklaven hat sich bis tief ins 19. Jahrhundert in England erhalten, unter dem Namen Roundsmen, Umgeher. Elizabeth, 1572, Bettler ohne Lizenz und über 14 Jahre alt, sollen hart gepeitscht und am linken Ohrlappen gebrandmarkt werden, falls sie keiner für 2 Jahre in Dienst nehmen will. Im Wiederholungsfall, wenn über 18 Jahre alt, sollen sie hingerichtet werden, falls sie niemand für 2 Jahre in Dienst nehmen will. Bei dritter Rezidive, aber ohne Gnade als Staatsverräter hingerichtet werden. Ähnliche Statute 1597. Thomas Morus sagt in seiner Utopia: So geschieht's, dass ein gieriger und unersättlicher Vielfraß, die wahre Pest seines Geburtslandes, tausende von Acres Land zusammenpacken und innerhalb einer Umpfählung oder einer Hecke einzäunen oder durch Gewalt und Unbill ihre Eigner so abhetzen kann, dass sie gezwungen sind, alles zu verkaufen. Durch ein Mittel oder das andere, es mag biegen oder brechen, werden sie genötigt fortzurollen, arme, einfältige, elende Seelen. Männer, Weiber, Gatten, Frauen, vaterlose Kinder, Witwen, jammernde Mütter mit ihren Säuglingen und der ganze Haushalt, gering an Mitteln und zahlreich an Köpfen, da der Ackerbau vieler Hände bedurfte. Wegschleppen sie sich, sage ich, aus der bekannten und gewohnten Heimstätte, ohne einen Ruheplatz zu finden. Der Verkauf von all ihrem Hausgerät, obgleich von keinem großen Wert, würde unter anderen Umständen einen gewissen Erlös geben. Aber plötzlich an die Luft gesetzt, müssen sie ihn zu Spottpreisen losschlagen. Wenn sie umhergeirrt, bis der letzte Heller verzehrt ist, was anders können sie tun, außer stehlen und dann bei Gott in aller Form rechtens gehangen werden oder auf den Bettel ausgehen. Und auch dann werden sie ins Gefängnis geschmissen, als Vagabunden, weil sie sich herumtreiben und nicht arbeiten. Sie, die kein Mensch an die Arbeit setzen will, sie mögen sich noch so eifrig dazu erbieten. Von diesen armen Flüchtlingen, von denen Thomas Morus sagt, dass man sie zum Diebstahl zwang, wurden 72.000 große und kleine Diebe hingerichtet unter der Regierung Heinrichs des VIII. Zu Elizabeths Zeiten wurden Landstreicher reihenweise aufgeknüpft. Indes verstrich gewöhnlich kein Jahr, worin nicht 300 oder 400 an einem Platz oder dem anderen dem Galgen anheimfielen. Letzteres berichtet Stripe 1725. Nach demselben Stripe wurden in Somersetshire in einem einzigen Jahr 40 Personen hingerichtet, 35 gebrandmarkt, 37 ausgepeitscht und 183 verzweifelte Bösewichter freigegeben. Dennoch, sagt er, schließt diese große Zahl der Angeklagten nicht ein Fünftel der peinlichen Verbrechen ein, dank der Fahrlässigkeit der Friedensrichter und dem albernen Mitleid des Volkes. Er fügt hinzu, die anderen Grafschaften in England waren in keiner besseren Lage als Somersetshire und viele selbst in einer schlechteren. Jakob der Erste. Eine herumwandernde und bettelnde Person wird für einen Landstreicher und Vagabunden erklärt. Die Friedensrichter in den Petty Sessions sind bevollmächtigt, sie öffentlich auspeitschen zu lassen und bei erster Ertappung 6 Monate, bei zweiter 2 Jahre ins Gefängnis zu sperren. Während des Gefängnisses soll sie so oft und so viel gepeitscht werden, als die Friedensrichter für gut halten. Die unverbesserlichen und gefährlichen Landstreicher sollen auf der linken Schulter mit R gebrandmarkt und an die Zwangsarbeit gesetzt und, wenn man sie wieder auf dem Bettel ertappt, ohne Gnade hingerichtet werden. Diese Anordnungen, gesetzlich bis in die erste Zeit des 18. Jahrhunderts, wurden erst aufgehoben im 12. Regierungsjahr Annas. Ähnliche Gesetze in Frankreich, wo sich Mitte des 17. Jahrhunderts ein Vagabundenkönigreich zu Paris etabliert hatte. Noch in der ersten Zeit Ludwigs des 16., 1777, sollte jeder gesund gebaute Mensch vom 16. bis 60. Jahr, wenn ohne Existenzmittel und Ausübung einer Profession, auf die Galeeren geschickt werden. Ähnlich das Statut Karls des V. für die Niederlande vom Oktober 1537, das erste Edikt der Staaten und Städte von Holland vom März 1614, das Plakat der Vereinigten Provinzen vom Juni 1649 und so weiter. So wurde das von Grund und Boden gewaltsam expropriierte, verjagte und zum Vagabunden gemachte Landvolk durch grotesk terroristische Gesetze in eine dem System der Lohnarbeit notwendige Disziplin hineingepeitscht, gebrandmarkt, gefoltert. Es ist nicht genug, dass die Arbeitsbedingungen auf den einen Pol als Kapital treten und auf den anderen Pol Menschen, welche nichts zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft. Es genügt auch nicht, sie zu zwingen, sich freiwillig zu verkaufen. Im Fortgang der kapitalistischen Produktion entwickelt sich eine Arbeiterklasse, die aus Erziehung, Tradition, Gewohnheit die Anforderungen jener Produktionsweise als selbstverständliche Naturgesetze anerkennt. Die Organisation des ausgebildeten kapitalistischen Produktionsprozesses bricht jeden Widerstand. Die beständige Erzeugung einer relativen Übervölkerung hält das Gesetz der Zufuhr von und Nachfrage nach Arbeit und daher den Arbeitslohn in einem den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals entsprechenden Gleise. Der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse besiegelt die Herrschaft des Kapitalisten über den Arbeiter. Außerökonomische, unmittelbare Gewalt wird zwar immer noch angewandt, aber nur ausnahmsweise. Für den gewöhnlichen Gang der Dinge kann der Arbeiter den Naturgesetzen der Produktion überlassen bleiben, das heißt seiner aus den Produktionsbedingungen selbst entspringenden, durch sie garantierten und verewigten Abhängigkeit vom Kapital. Anders während der historischen Genesis der kapitalistischen Produktion. Die aufkommende Bourgeoisie braucht und verwendet die Staatsgewalt, um den Arbeitslohn zu regulieren. Das heißt, innerhalb der Plusmacherei zusagender Schranken zu zwängen, um den Arbeitstag zu verlängern und den Arbeiter selbst in normalem Abhängigkeitsgrad zu erhalten. Es ist dies ein wesentliches Moment der sogenannten ursprünglichen Akkumulation. Die Klasse der Lohnarbeiter, die in der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstand, bildete damals und im folgenden Jahrhundert nur einen sehr geringen Volksbestandteil, der in seiner Stellung stark beschützt war durch die selbstständige Bauernwirtschaft auf dem Land und die Zunftorganisation der Stadt. In Land und Stadt standen sich Meister und Arbeiter sozial nahe. Die Unterordnung der Arbeit unter das Kapital war nur formell. Das heißt, die Produktionsweise selbst besaß noch keinen spezifisch kapitalistischen Charakter. Das variable Element des Kapitals wog sehr vor über sein Konstantes. Die Nachfrage nach Lohnarbeit wuchs daher rasch mit jeder Akkumulation des Kapitals, während die Zufuhr von Lohnarbeit nur langsam nachfolgte. Ein großer Teil des nationalen Produkts, später in Akkumulationsfonds des Kapitals verwandelt, ging damals noch ein in den Konsumptionsfonds des Arbeiters. Die Gesetzgebung über die Lohnarbeit, von Haus aus auf Exploitation des Arbeiters gemünzt und ihm in ihrem Fortgang stets gleich feindlich, wird in England eröffnet durch das Statutes of Labourers Edwards III. 1349. Ihm entspricht in Frankreich die Ordonnanz von 1350, erlassen im Namen des Königs Jean. Die englische und französische Gesetzgebung laufen parallel und sind dem Inhalt nach identisch. Soweit die Arbeiterstatuten Verlängerung des Arbeitstags zu erzwingen suchen, komme ich nicht auf sie zurück, da dieser Punkt früher im 8. Kapitel erörtert. Das Statute of Laborers wurde erlassen auf dringende Klage des Hauses der Gemeinen. Früher, sagt naiv ein Tory, verlangten die Armen so hohen Arbeitslohn, dass sie Industrie und Reichtum bedrohten. Jetzt ist ihr Lohn so niedrig, dass er ebenfalls Industrie und Reichtum bedroht, aber anders und vielleicht gefährlicher als damals. Ein gesetzlicher Lohntarif ward festgesetzt für Stadt und Land, für Stückwerk und Tagwerk. Die ländlichen Arbeiter sollen sich aufs Jahr, die städtischen auf offenem Markt verdingen. Es wird bei Gefängnisstrafe untersagt, höheren als den statutarischen Lohn zu zahlen, aber der Empfang höheren Lohns wird stärker bestraft als seine Zahlung. So wird auch noch im Lehrlingsstatut von Elizabeth 10-tägige Gefängnisstrafe über den verhängt, der höheren Lohn zahlt, dagegen 21-tägige Gefängnisstrafe über den, der ihn nimmt. Ein Statut von 1360 verschärfte die Strafen und ermächtigte den Meister sogar, durch körperlichen Zwang Arbeit zum gesetzlichen Lohntarif zu erpressen. Alle Kombinationen, Verträge, Eide und so weiter, wodurch sich Maurer und Zimmerleute wechselseitig banden, werden für null und nichtig erklärt. Arbeiterkoalition wird als schweres Verbrechen behandelt, vom 14. Jahrhundert bis 1825, dem Jahr der Abschaffung der Antikoalitionsgesetze. Der Geist des Arbeiterstatuts von 1349 und seiner Nachgeburten leuchtet hell daraus hervor, dass zwar ein Maximum des Arbeitslohns von Staats wegen diktiert wird, aber beileibe kein Minimum. Im 16. Jahrhundert hatte sich, wie man weiß, die Lage der Arbeiter sehr verschlechtert. Der Geldlohn stieg, aber nicht im Verhältnis zur Depreziation des Geldes und dem entsprechenden Steigen der Warenpreise. Der Lohn fiel also in der Tat. Dennoch dauerten die Gesetze zum Behuf seiner Herabdrückung fort, zugleich mit dem Ohrenabschneiden und Brandmarken derjenigen, die niemand in Dienst nehmen wollte. Durch das Lehrlingsstatut im 5. Regierungsjahr Elizabeths wurden die Friedensrichter ermächtigt, gewisse Löhne festzusetzen und nach Jahreszeiten und Warenpreisen zu modifizieren. Jakob I. dehnte diese Arbeitsregulation auch auf Weber, Spinner und alle möglichen Arbeiterkategorien aus. Georg II. Die Gesetze gegen Arbeiterkoalition auf alle Manufakturen. In Deutschland waren namentlich nach dem Dreißigjährigen Krieg Statuten zur Niederhaltung des Arbeitslohns häufig. Sehr lästig war den Gutsherren in dem menschenleeren Boden der Mangel an Dienstboten und Arbeitern. Allen Dorfsassen wurde verboten, Kammern an ledige Männer und Frauen zu vermieten. Alle solche Inlieger sollten der Obrigkeit angezeigt und ins Gefängnis gesteckt werden, falls sie nicht Dienstboten werden wollten, auch wenn sie sich von anderer Tätigkeit erhielten, den Bauern um Taglohn säten oder gar mit Geld und Getreide handelten. Durch ein ganzes Jahrhundert wird in den Verordnungen der Landesherren immer wieder bittere Klage geführt über das boshafte und mutwillige Gesindel, das sich in die harten Bedingungen nicht fügen, mit dem gesetzlichen Lohn nicht zufrieden sein will. Dem einzelnen Gutsherrn wird verboten, mehr zu geben, als die Landschaft in einer Taxe festgesetzt hat. Und doch sind die Bedingungen des Dienstes nach dem Krieg zuweilen noch besser, als sie 100 Jahre später waren. Noch erhielt das Gesinde 1652 in Schlesien zweimal in der Woche Fleisch. Noch in unserem Jahrhundert hat es eben dort Kreise gegeben, wo sie es nur dreimal im Jahr erhielten. Auch der Taglohn war nach dem Kriege höher als in den folgenden Jahrhunderten. In der eigentlichen Manufakturperiode war die kapitalistische Produktionsweise hinreichend erstarkt, um gesetzliche Regulation des Arbeitslohns ebenso unausführbar als überflüssig zu machen, aber man wollte für den Notfall die Waffen des alten Arsenals nicht entbehren. Noch George II. Verbot für Schneidergesellen in London und Umgegend mehr als 2 Schilling 7,5 Dime Taglohn, außer in Fällen allgemeiner Trauer. Noch George III. Überwies die Regelung des Arbeitslohns der Seidenwirker den Friedensrichtern. Noch 1796 bedurfte es 2 Urteile der höheren Gerichtshöfe zur Entscheidung, ob friedensrichterliche Befehle über Arbeitslohn auch für Nicht-Agrikulturarbeiter gültig seien. Noch 1799 bestätigte ein Parlamentsakt, dass der Lohn der Grubenarbeiter von Schottland durch ein Statut der Elizabeth und 2 schottische Akte von 1661 und 71 reguliert sei. Wie sehr sich unterdes die Verhältnisse umgewälzt, bewies ein im englischen Unterhaus unerhörter Vorfall. Hier, wo man seit mehr als 400 Jahren Gesetze fabriziert hatte über das Maximum, welches der Arbeitslohn platterdings nicht übersteigen dürfe, schlug Whitbread 1796 für Ackerbau-Taglöhner ein gesetzliches Lohnminimum vor. Pitt widersetzte sich, gab aber zu, die Lage der Armen sei grausam. Endlich 1813 wurden die Gesetze über Lohnregulation abgeschafft. Sie waren eine lächerliche Anomalie, seitdem der Kapitalist die Fabrik durch seine Privatgesetzgebung regulierte und durch die Armensteuer den Lohn des Landarbeiters zum unentbehrlichen Minimum ergänzen ließ. Die Bestimmungen der Arbeitsstatute über Kontrakte zwischen Meister und Lohnarbeiter, über Terminkündigungen und dergleichen, welche nur eine Zivilklage gegen die kontraktbrüchigen Meister, aber Kriminalklage gegen den kontraktbrüchigen Arbeiter erlauben, stehen bis zur Stunde in voller Blüte. Die grausamen Gesetze gegen die Koalitionen fielen 1825 vor der drohenden Haltung des Proletariats. Trotzdem fielen sie nur zum Teil. Einige schöne Überbleibsel der alten Statute verschwanden erst 1859. Endlich beanspruchte der Parlamentsakt vom Juni 1871, die letzten Spuren dieser Klassengesetzgebung zu beseitigen, durch gesetzliche Anerkennung der Trades Unions. Aber ein Parlamentsakt vom selben Datum, Gesetz zur Ergänzung der Kriminalgesetzgebung über Gewaltakte, Bedrohung und Belästigung, stellte tatsächlich den vorigen Stand in neuer Form wieder her. Durch diese parlamentarische Eskamotage wurden die Mittel, deren sich die Arbeiter bedienen können, bei einem Strike oder Lockout, dem gemeinen Recht entzogen und unter eine Ausnahmestrafgesetzgebung gestellt, deren Interpretation den Fabrikanten selbst in ihrer Eigenschaft als Friedensrichter anheimfiel. Zwei Jahre vorher hatten dasselbe Unterhaus und derselbe Herr Gladstone in bekannter, ehrlicher Weise einen Gesetzentwurf eingebracht zur Abschaffung aller Ausnahmestrafgesetze gegen die Arbeiterklasse. Aber weiter als zur zweiten Lesung ließ man es nie kommen, und so schleppte man die Sache in die Länge, bis endlich die große liberale Partei durch eine Allianz mit den Tories den Mut gewann, sich entschieden gegen dasselbe Proletariat zu wenden, das sie zur Herrschaft gebracht hatte. Nicht zufrieden mit diesem Verrat erlaubte die große liberale Partei den im Dienst der herrschenden Klassen allzeit schweifwedelnden englischen Richtern, die verjährten Gesetze über Konspirationen wieder auszugraben und sie auf Arbeiterkoalitionen anzuwenden. Man sieht, nur widerwillig und unter dem Druck der Massen verzichtete das englische Parlament auf die Gesetze gegen Strikes und Trades Unions, nachdem es selbst 5 Jahrhunderte hindurch mit schamlosem Egoismus die Stellung einer permanenten Trades Union der Kapitalisten gegen die Arbeiter behauptet hatte. Gleich im Beginn des Revolutionssturms wagte die französische Bourgeoisie, das eben erst eroberte Assoziationsrecht den Arbeitern wieder zu entziehen. Durch Dekret vom Juni 1791 erklärte sie alle Arbeiterkoalition für ein Attentat auf die Freiheit und die Erklärung der Menschenrechte. Strafbar mit 500 Livres nebst einjähriger Entziehung der aktiven Bürgerrechte. Artikel 1 dieses Gesetzes lautet: Da eine der Grundlagen der französischen Verfassung in der Aufhebung aller Arten von Vereinigungen der Bürger desselben Standes und Berufs besteht, ist es verboten, sie unter irgendwelchem Vorwand oder in irgendwelcher Form wiederherzustellen. Artikel 4 erklärt, dass wenn Bürger, die zum selben Beruf, Gewerbe, Handwerk gehören, zusammen beratschlagten und gemeinsame Abmachungen träfen, die darauf abzielen, die Leistungen ihres Gewerbes oder ihrer Arbeit zu verweigern oder nur zu einem bestimmten Preis zu gewähren, so sind besagte Beratungen und Abmachungen als verfassungswidrig und als Attentate auf die Freiheit und die Menschenrechte zu erklären und so weiter. Also Staatsverbrechen, ganz wie in den alten Arbeiterstatuten. Dies Gesetz, welches den Konkurrenzkampf zwischen Kapital und Arbeit staatspolizeilich innerhalb dem Kapital bequemer Schranken einzwängt, überlebte Revolutionen und Dynastiewechsel. Selbst die Schreckensregierung ließ es unangetastet. Es ward erst ganz neulich aus dem Code Penal gestrichen. Nichts charakteristischer als der Vorwand dieses bürgerlichen Staatsstreichs. Obgleich, sagt Le Chapelier, der Berichterstatter, es wünschenswert, dass der Arbeitslohn höher steige, als er jetzt steht, damit der, der ihn empfängt, außerhalb der durch die Entbehrung der notwendigen Lebensmittel bedingten absoluten Abhängigkeit sei, welche fast die Abhängigkeit der Sklaverei ist. Dürfen dennoch die Arbeiter sich nicht über ihre Interessen verständigen, gemeinsam handeln und dadurch ihre absolute Abhängigkeit, welche fast Sklaverei ist, mäßigen, weil sie eben dadurch die Freiheit ihrer ehemaligen Meister, der jetzigen Unternehmer, verletzen. Und weil eine Koalition gegen die Despotie der ehemaligen Meister der Korporationen, man rate, eine Herstellung der durch die französische Konstitution abgeschafften Korporationen ist. Bei einem Pfund pro Kopf zahlt es sich aus, diesen Abschaum am Leben zu erhalten. Ich respektiere Ihre hausgemachte Philosophie, aber ich kann es nicht dulden, wenn Sie Aufruhr predigen. Die Eingeborenen sind nur wenig mehr als Wilde, und das trotz meiner Bemühungen, sie vor der Ausrottung zu bewahren. Sie werden doch gewiss einsehen, dass es unangebracht ist, sie zu erregen. Das waren jetzt 2 Stunden Sachzwang FM aus einer Zeit, als der Sachzwang noch nicht derselbe war, sondern noch manifester, individueller, subjektiver Zwang. Heute war Teil 1 eines uralten Textes zu hören. für den es schon gar kein existierendes Urheberrecht mehr gibt. Karl Marx, Das Kapital, Band 1, 24. Kapitel. Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Vergangenen 2 Stunden ging es darum, wie viele Jahrhunderte und welche Art Gesetze es brauchte, die Menschen auf ihre Existenz als Lohnarbeiter abzurichten. Sozusagen die verdrängte Vorgeschichte des Kapitalismus. Wie war es möglich, entsprechende Zustände überhaupt erst hervorzubringen, dass Menschen sich sowas bieten lassen? In der nächsten Ausgabe von Sachzwang FM werden wir den zweiten Teil dieses Kapitels hören, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Auf Wiederhören! Wir dürfen es nicht wagen, so vermessen zu sein! Weisheit in Frage zu stellen. Haltet fest an dem, was wir wissen und zu schätzen gelernt haben, die natürliche Ordnung der Dinge. Vertraut und anerkannt seit Ewigkeiten. Es ist nicht bloßer Zufall, dass es für alle Lebewesen Recht und Gesetz gibt.